Stole, stole, stole, stole, stole, stole, stole, stole. Damn, son, where'd you find this? Stole in a hand on his chin. Stole in a hand, has a Swiss. Ass kalt, ist gekühlt. Dass ich gerade Sommer ist so schwül. Lieb diesen Stoli so, ass kalt. Fick diese Bitch so, ass kalt. Baby, bitte gib mir noch einen Schluck. Baby, komm, ich mach Glück, Glück. Bin so zu, kann ich.